die ältesten Fossilien mit allgemein anerkannten, eindeutig menschlichen Merkmalen waren lange Zeit solche, die man wie Ardi und Lucy im trockenen Hochland Äthiopiens gefunden hatte. Die Fundstätten waren dieses Mal Omokibish und Herto. Die beiden Skelette, die auf ein Alter von 195.000 und 160.000 Jahre datiert wurden, sehen nach allen morphologischen Kriterien menschlich aus. Knochen von Tieren mit bekannten ökologischen Vorlieben, die man am gleichen Ort gefunden hat, aber auch Klimadaten und geologische Studien legen die Vermutung nahe, dass diese frühen Menschen in einer trockenen Graslandschaft lebten. Damit bestätigen sie scheinbar die Vorstellung vom Ursprung in der ostafrikanischen Savanne. Aber relativ vollständige Fossilien von Homininen, auch solche unserer eigenen Spezies, sind stets selten und werden über den ganzen Kontinent verstreut an verschiedenen Orten gefunden, wo der Zufall, zum Beispiel ein Transport in eine geschützte Höhle oder besondere Bedingungen, zum Beispiel Schichtablagerungen nach Vulkanausbrüchen oder Überschwemmungen, sie vor dem Zahn der Zeit geschützt haben. Deshalb sind manche Archäologen der Ansicht, man solle lieber nach besser erhaltenen materiellen Merkmalen wie Kunst, Symbolen oder Steinwerkzeugen suchen, um daraus eine Vorstellung vom Verhalten der Menschen abzuleiten. Wie bereits erwähnt, kommen solche Belege häufig aus Küstenlandschaften in Nord- und Südafrika und aus der Zeit vor 100.000 bis 70.000 Jahren. Sie lassen auf eine Orientierung zum Meer schließen. Neuere Arbeiten aus Kenia deuten aber auch darauf hin, dass es bereits vor 300.000 Jahren in trockenen Graslandschaften einen hochentwickelten Tauschhandel und Technologie gab. Im Mittelpunkt der Forschung stand in beiden Fällen der Versuch, die ersten Skelette oder neuartige materielle Überreste, zum Beispiel ganz bestimmte Steinwerkzeuge, Pfeil- und Speerspitzen, symboltragende Perlen und die Nutzung von Farbstoffen zu finden, die von unseren Vorfahren hinterlassen wurden. Deshalb kreiste die Aufmerksamkeit zum größten Teil um die Savannen, die man lange mit den Homininen in Verbindung gebracht hatte, oder um Küstenabschnitte, an denen durch Erosion entstandene Höhlen in den Klippen ihr eigenes, ideales Mikroklima entfalten und die Spuren der Vergangenheit vor den Elementen geschützt bewahren. Das jedenfalls war der Stand der Dinge, bis Eleanor Scarry und ihre Kollegen 2018 in der führenden Fachzeitschrift Trends in Ecology and Evolution einen umwälzenden Artikel veröffentlichten. Zwar waren auch andere Wissenschaftler bereits vom Mainstream abgewichen, aber erst dieser Aufsatz stellte die einfache, traditionelle Vorstellung, der Homo sapiens sei an einem Ort und zu einem Zeitpunkt auf der Bildfläche erschienen, in Frage. Eleanor leitet an meinem Institut in Jena die Forschungsgruppe Pan-African Evolution und arbeitet genau an dem, was der Name sagt. Wir glauben, dass unsere Vorfahren vor 500.000 bis 200.000 Jahren, dem entscheidenden Zeitrahmen für das Auftauchen unserer Spezies, in abgegrenzten, aber untereinander verbundenen Populationen quer durch Afrika lebten, sagt Eleanor. Mit anderen Worten, unsere Spezies ist nicht zu einem einzigen Zeitpunkt oder in Form einer einzigen Gruppe auf der Bildfläche erschienen, sondern jahrtausendelanger partieller Kontakt zwischen den Populationen führte dazu, dass die Diversität der Gattung Mensch auf einem sehr breiten Fundament ruht.